Wiedersehen. Sicher noch einmal so schön. Lebe wohl, ade. Sicher noch einmal so schön. Lebe wohl, ade. Lebe wohl, ade. Du bist mein und ich bin dein Glück.